erbannt ich in Schlummer, so der Wecker kam. Er küsst dich wach. Und aber zerbraut bricht er die Bande. Yes.